Professor Van Dusen und die schwarze Fünfpensky. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Unmögliches Verbrechen, sagten Sie, Inspektor. Keineswegs, Professor. Deshalb hätte ich Sie nicht aufgestört und mitgenommen. Mit einem unmöglichen Verbrechen wird Scotland Yard schon allein fertig. Glauben Sie, Inspektor, in diesem Falle vermag ich nicht einzusehen. Es geht um zwei, Professor. Zwei unmögliche Verbrechen. Absolut rätselhaft. Völlig unerklärt. Und Scotland Yard ist total von den Socken. Sozusagen, Mr. Hitch. Sozusagen. Sehr schön. Berichten Sie, Inspektor. Cromer war unser Ziel. Und Cromer, falls Sie es nicht wissen, meine Damen und Herren, Cromer ist ein netter kleiner Badeort an der englischen Nordseeküste. Pünktlich 10.17 Uhr fuhren wir aus der Liverpool Street Station in London ab, am 2. Oktober 1903, einem Freitag. Wir, das waren Professor Van Dusen, meine Wenigkeit, Hutchinson Hedge mit Namen und Inspektor Smiley von Scotland Yard. Ich weiß natürlich, dass Sie ein großer Kriminologe sind, Professor. Amateurkriminologe, ja, darauf muss ich bestehen, Inspektor. Und was heißt groß? Der Professor ist der Größte. Nehmen Sie nur die letzten Fälle. Mord im Club, Wettbewerb der Detektive, die Hintertreppenaffäre, der grundlose Mord und so weiter und so fort. Voll und ganz Ihrer Meinung, Mr. Hedge. Und ich weiß auch, was Sie noch so alles sind, Professor. Physiker, Chemiker, Mediziner, Geologe, Biologe, Archäologe, Ägyptologe, Zoologe, Entomologe... Etc. Was ich aber nicht weiß, Professor, sind Sie zufällig auch Timbrologe? Timbrologe? Ja. Philatelist, meinen Sie, Inspektor. Richtig. Briefmarkensammler, Briefmarkenexperte. Mhm. Obschon ich mich dessen nicht eigentlich zu rühmen vermag, verfüge ich doch über gewisse allgemeine Kenntnisse der Materie, sodass ich... Das reicht, Professor, das reicht. Mehr werden Sie für den Fall nicht brauchen. Ich beginne. Sir Rufus Camelford of Camelford Hall, nahe Cromer, ein sehr alter, sehr reicher, sehr starkköpfiger Gentleman, ehelichte vor Jahresfrist die sehr junge, sehr schöne, sehr arme Miss Amelia Chatter. Wie es denn nicht eben selten geschieht, dass bekannter Reichtum sich mit bedürftiger Jugend paart. Einen Stil haben Sie am Leibe, Smiley, wie Jane Austen oder Emily Bronte. So literarisch, Mr. Hedge? Ach, so antiquiert, meinte aber ich. Aber Sie sollten schreiben, Smiley. Ganz unter uns, Mr. Hedge. Das tue ich bereits in meiner Freizeit. Ach was, Krimis? Na, nicht doch, Mr. Hedge, der ist schon fern. Ich verfasse romantische Erzählungen voller Liebe, voller Sehnsucht, voller Gefühl. Ihr Steckenpferd in Ehren, Inspektor, doch ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie sich schnellstmöglich wieder Ihrer beruflichen Aufgabe annehmen. Einen Fall haben Sie mir verheißen. Einen, nun ja, unmöglichen Doppel. Und den kriegen Sie auch, Professor. Passen Sie auf, es geht weiter. Von seinem jungen Weibe abgesehen, besitzt Sir Rufus Camelford nur eine einzige Leidenschaft, die Philatelie. Seine Briefmarkenkollektion ist unter Kennern ein Begriff. In ihr finden sich so seltene Stücke wie die rote, die grüne und die blaue Mauritius. Gar nicht zu reden von frühen australischen Ballonpoststempeln. Doch der bei weitem wertvollste Schatz, den Sir Rufus sein eigen nennt, ist die weltberühmte schwarze 5-Pensky-Marke aus dem Balkanstaat Kravonia. Ein Unikat mit höchst interessanter Geschichte. Und die will ich für Sie, meine Damen und Herren, auf meine Weise kurz zusammenfassen. Also, König Swonke, der Erste von Kravonien, genannt der Heftige, hatte bei einem Ausflug nach Paris im Jahre 1860 Briefmarken kennengelernt und beschlossen, diese Errungenschaft des Fortschritts und der Zivilisation auch in seinem etwas zurückgebliebenen Reich einzuführen. Seine Majestät befahl und der Postminister beauftragte den königlichen Hofmaler, eine 5-Pensky-Marke mit dem Porträt des Herrschers zu entwerfen. Dies geschah. Ein Probebogen, 100 Marken, wurde gedruckt und König Swonke präsentiert. Der nahm, sah und kriegte einen seiner berüchtigten Anfälle. »Was soll ich sein?« schrie er. »Diese scheußliche Fratze, Majestätsbeleidigung!« Der Maler wurde gehängt, der Minister kam ins Verlies, die Briefmarken wurden verbrannt. Alle. Bis auf eine. Die steckte sich heimlich der königliche Hofheizer ein, um sie später dem britischen Botschafter zu verkaufen. Nämlich Sir Rufus Camelford. Seitdem ist die karbonische schwarze 5-Pensky das Prunkstück seiner Sammlung und das ihn alle anderen Philatelisten glühend hinhalten. Natürlich hütet Sir Rufus die Marke wie seinen Augapfel. Genauer er hütete. Denn gestern, meine Herren, gestern ist die 5-Pensky verschwunden. Spurlos. Gestohlen? So sieht es aus, Mr. H. Sie gestatten, Inspektor, dass ich einem gewissen befremden Ausdruck verleihe. Die Entwendung einer Briefmarke, und da sei sie auch noch so wertvoll, fällt wohl kaum in den amateurkriminologischen Aufgabenbereich eines Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen. Mit Pieselkram gibt sich die Denkmaschine nicht ab. Pet spinnt. Abwarten, Professor, abwarten. Spurlos verschwunden, habe ich gesagt, und ich füge hinzu, aus einem hermetisch verschlossenen Raum. Na, was sagen Sie jetzt? Fahren Sie fort, Herr Zweckfeld. Bei besagtem verschlossenen Raum handelt es sich um das Sammler- oder Briefmarkenkabinett, das Sir Rufus Camelford sich im Untergeschoss von Camelford Hall eingerichtet hat. Ein kleiner Raum, 5 Quadratmeter groß. Keine Fenster. Nur eine einzige Tür, zu der es nur einen einzigen Schlüssel gibt. Und den lässt Sir Rufus niemals aus den Händen. Die Einrichtung ist denkbar schlicht. 3 Wandregale... Briefmarkenalben, eine Petroleumlampe, ein Sessel. Mitten im Raum, auf einem Tischchen, ein Glaskasten. Und darin die schwarze 5-Pensky. Auf einer Unterlage aus himmelblauem Sand. Eine detaillierte Beschreibung des Kabinetts. Können Sie sich und uns ersparen, Inspektor. Bekanntlich ziehe ich es vor, mich sowohl von der Topographie des Tatorts als auch von den näheren Umständen der Tat durch eigenen Augen bzw. Ohrenschein zu unterrichten. Weiter, Inspektor. Sir Rufus Camelford ist ein Mann von festen Gewohnheiten. Jeden Abend nach dem Dinner, das heißt gegen 10.30 Uhr, schließt er sich für eine halbe Stunde im Kabinett ein, um sich an seinen Schätzen zu weiden. Vor allem, das versteht sich an der schwarzen 5-Pensky. So auch gestern Abend. Doch kaum hatte Sir Rufus den Deckel des Glaskastens geöffnet, als er in einer dringlichen Angelegenheit abgerufen wurde. Er verließ das Kabinett, verschloss die Tür, und als er sie 5 Minuten später wieder öffnete, da, meine Herren... War sie weg, die 5-Pensky? Sehr richtig, Mr. Hedge. Im Kasten befand sich nur noch die leere Samtunterlage. Sir Rufus, das können Sie sich vorstellen, meine Herren, Sir Rufus war außer sich. Er suchte im Kabinett. Vergeblich. Er befahl der Dienerschaft, jeden Winkel des Hauses nach der verschwundenen Briefmarke zu durchstöbern, ebenfalls vergeblich. Und erst dann, es war inzwischen 3 Uhr morgens geworden, kam Sir Rufus auf die Idee, die Polizei zu verständigen. Stowmarket! Hier Stowmarket! Anschlusszug nach Cambridge in 20 Minuten! nach Cromer über Norwich. Bitte einsteigen und die Türen schließen. Einen Fall, der einen so prominenten Mitbürger involviert, pflegt gewöhnlich der Polizeichef der Grafschaft in Person zu übernehmen. Doch dieser, ein pensionierter Kommodore der königlichen Marine namens Bowline, unternahm gerade eine kurze Segeltour mit seinem Neffen. Und so geschah es, dass ein Kollege von der Kriminalpolizei zu Cromer, ein gewisser Inspektor Phipps, sich in Begleitung eines Wachtmeisters auf Camelford Hall einstellt. Das Haus liegt einige Meilen außerhalb von Cromer. Gegen 4 Uhr war Phipps angelangt und begann sogleich mit den notwendigen Maßnahmen. Inspektion des Tatorts, Befragung von Sir Rufus Campbellford, Verhör der Dienstboten... Etc., etc. Die Details einer kriminalpolizeilichen Untersuchung sind mir durchaus vertraut, Inspektor. Ja, halten Sie uns nicht auf. Wo bleibt der zweite unmögliche Fall? Schon da, Professor. Denn während der Untersuchung stellte sich heraus, dass auf Camelford Hall nicht nur eine wertvolle Briefmarke verschwunden war. Verschwunden war auch die Hausherrin, Lady Amelia Camelford. Was Sie nicht sagen, Inspektor. Da Phipps sich auf ausdrücklichen Wunsch von Sir Rufus zuerst und vorrangig um die schwarze Fünfpenzli zu kümmern hatte, kam er erst etwas später dazu, mir die Story über das Verschwinden ihrer Herrin ins Verhör zu nehmen. Nichts gegen den guten Smiley. Aber finden Sie nicht auch, meine Damen und Herren, dass es Zeit wird, seinen reichlich drögen Vortrag ein bisschen aufzupeppen? Machen wir doch einfach ein paar Rückblenden. Wir haben's ja. Also, gleicher Tag, früher Morgen, 6:30. Im Dienstbotentrakt von Camelford Hall. Personen, eine leicht übernächtigte Zofe und ein auch nicht gerade taufrischer Inspektor Phipps. Also wann, sagten Sie, ist Lady Camelford verschwunden? Verschwunden? Verschwunden habe ich nie gesagt. Milady hat das Haus verlassen, ihr gutes Recht oder nicht. Wann? Na, gestern Abend, kurz nach 22:30 und kurz vor dem Riesentheater wegen dieser blöden Briefmarke. Ich weiß, was Sie meinen. Kurz nach 22:30 verließ Milady das Haus, still und unauffällig durch die Dienstbotentür, zu Fuß. Soll ich den Wagen vorfahren lassen, Milady, habe ich sie gefragt, aber sie wollte nicht, partout nicht. Und den Koffer hat sie selbst getragen, eigenhändig. Koffer? Höchstpersönlich. Lady Camelford hatte einen Koffer bei sich? Sag ich doch. Was befand sich im Koffer, wissen Sie das? Na klar, ich habe ihn ja selber gepackt. Also, da war etwas Leibwäsche, Nähzeug, Waschzeug, was der Mensch so braucht. Ja, und Miladys Lieblingskleid. Ihre Pariser Ballrobe aus taubengrauer Seide. Ein Ballkleid? Ja. Merkwürdig. Warum hat Lady Camelford ein Ballkleid mitgenommen? Na, warum fragen Sie mich? Mir hat sie es nicht verraten. Wissen Sie wenigstens, wohin Lady Camelford gegangen ist? Ich habe ihr nachgesehen, aus dem Fenster. Zum Strand ist sie gegangen, zu Fuß. Mit dem schweren Koffer. Eine Lady, stellen Sie sich das vor. Zum Glück hatte es aufgehört zu regnen. Aber es war feucht und dunkel. Da zog es Phipps natürlich gleich zum Strand. Die Zofe nahm er mit als Führerin. Ein kurzer Weg durch Büsche und Bäume, dann lag er vor ihnen in der hellgrauen Morgendämmerung, der private Badestrand der Camelfords, großzügig und weit ausgedehnt in einer geschwungenen Bucht. Phipps blieb stehen und besah aufmerksam den noch immer feuchten Sand. Am Vorabend hat es geregnet, nicht lange, etwa von 9 bis 22:30, aber ausgiebig. Das ist wichtig, meine Damen und Herren. Warum? Das werden Sie gleich hören. Fußspuren, deutlich im Sand abgezeichnet. Damenschuhe, Größe 38. Milady-Schuhe. Die Spuren führen von hier über den Strand bis zu dem roten Holzhäuschen. Der Camelfordsche Badepavillon. Ja, und da hören Sie auf. Ansonsten keinerlei Fußspuren. Das heißt, nach gestern Abend, 22:30, hat nur Lady Camelford den Strand betreten. Sie ging zum Pavillon. Und da keine Spuren vom Pavillon wegführen... Muss Milady noch drin sein. Seit gestern Abend, komisch. Was macht sie im Pavillon? Tja. Warum kommt sie nicht raus? Milady? Lady Camelford! Milady? Lady Camelford, zeigen Sie sich! Beide riefen so laut sie konnten, aber damit scheuchten sie nur ein paar Möwen auf, sonst nichts. Keine Lady Camelford. Still lag der Strand, still der Badepavillon. Der stand übrigens genau in der Strandmitte. Es waren 100 Meter landeinwärts bis zu den Bäumen und in Richtung Meer ebenfalls 100 Meter bis zur Hochwassermarke. Phipps schickte die Zofe zurück. Sie sollte den Wachtmeister holen. Er selbst betrat den Sand langsam und vorsichtig, um die Spuren nicht zu verfischen. Er erreichte den Pavillon, öffnete die Tür, betrat einen kleinen Gang, von dem drei Türen abgingen. Rechts zwei zu einer Teeküche und einem Badezimmer, und die linke Tür führte in einen Aufenthalts- und Umkleideraum. Und hier, auf dem Fußboden, hier lag sie, meine Herren, Lady Amelia Camelford, jung, schön und tot. Ermordet? Ohne jeden Zweifel, Professor. Erwürgt. Ihr Koffer stand neben der Leiche, geöffnet und anscheinend durchführt. Augenblick mal, Smiley, da stimmt doch was nicht. Aber wenn es nur Spuren von Lady Camelford gibt, ja. Wie ist dann der Mörder in den Pavillon gekommen? Aber mein lieber Hedge, zu Fuß natürlich. Vor 9 Uhr abends, das heißt, bevor der Regen einsetzte, als der Sand noch trocken und locker war. Die Frage lautet nicht, wie kam der Mörder in den Pavillon? Die Frage lautet vielmehr, wie verließ der Mörder den Pavillon nach der Tat? Sehr richtig. Lady Camelford starb zwischen 10.30 Uhr und wann erreichte Ihr Kollege Phipps den Strandinspektor? Kurz nach 7 Uhr morgens, Professor. Sie starb demnach zwischen 10.30 Uhr und 7 Uhr. Ja. Während dieser Zeit war der Sand feucht und fest. Er hätte die Spur des sich entfernenden Mörders aufnehmen und bewahren müssen. Da dies jedoch offensichtlich nicht geschah, könnte nicht der Mörder seine Spuren verwischt haben? Auf einer Strecke von mindestens 100 Metern? Unwahrscheinlich, mein lieber Hedge. Außerdem hat Phipps bei einer sorgfältigen Untersuchung keinen Hinweis auf eine etwaige Beseitigung von Fußspuren. Den Pavillon hat er natürlich auch durchsucht. Kein Versteck, kein Mörder. Und wenn die Lady irgendwo anders erwürgt und als Leiche in den Pavillon geschleppt worden wäre... Der Mörder könnte ihre Schuhe angezogen haben und... Nein, Mr. Hedge. In diesem Fall müssen die Spuren erheblich tiefer eingedrückt sein. Und wie hat sich der Mörder vom Pavillon entfernt? Immer noch angetan mit den Schuhen der Ermordeten, in den Spuren rückwärts gehend? Mein lieber Hedge, Ihr Lösungsversuch ist lächerlich. Von Weitem vielleicht... Mit einem Lasso oder so. Über 100 Meter? Gleichfalls lächerlich. Ganz davon abgesehen, dass Lady Camelford im Inneren des Pavillons gefunden wurde. Bei geschlossenen Türen und Fenstern. Aber das ist unmöglich. Meine Rede, Mr. Hedge. Ein unmöglicher Mord unmittelbar nach einem unmöglichen Diebstahl. Ein unmöglicher Doppelfall. Ich muss mich wiederholen. Lächerlich. Diesmal meine ich Sie, Inspektor Smiley. Aber bekanntlich ist dem menschlichen Geist nichts, aber auch gar nichts unmöglich. Wie dem auch sei, Professor, mein Kollege Phipps fühlte sich überfordert. Er ließ seinen Wachtmeister vor dem Pavillon Posten beziehen und begab sich zurück nach Cromer, wo indessen der Polizeichef, Commodore Bowline, eingetroffen war. Mit seinem Neffen, mit seinem Segelboot. Als Freund der Familie war er betroffen vom Tod der Lady Camelford. Als Philatelist war er erschüttert vom Verschwinden der kostbaren Briefmarke. Schlimme Sache, Phipps. Harter Schlag für Sir Rufus. Kann man wohl sagen, Commodore. Erst ein Jahr verheiratet und dann... Ach, Lady Camelford, meinen Sie? Ja, sicher. Das auch, Phipps. Aber im Vertrauen, eine Frau ist zu ersetzen. Doch die schwarze Fünfpensky, die gibt's nur einmal auf der Welt. Naja, tun Sie Ihr Bestes, Phipps. Klarer Kurs, guter Wind. Mast und Schotbruch, was? Vor allem letzteres, Commodore. Wir müssen Scotland Yard hinzuziehen. Allein komme ich nicht weiter. Auf Legerwall, Phipps. Auf Grund, Commodore. Unsinn, Mann. Sie sind doch ein ordentlicher Navigator. Ich lass mich Kiel holen, wenn Sie das nicht hinkriegen. warum denn gleich die Admiralität in London bemühen? Unsere Schlachten schlagen wir selber. Nur klar Schiff und immer hart am Wind. Das reicht nicht, Kommodore. Als Verantwortlicher für den Camelford-Fall muss ich darauf bestehen, dass Scotland Yard zugezogen wird. Und darum sind wir jetzt unterwegs nach Cromer, meine Herren. Commodore Bowline rief Scotland Yard an, mein Vorgesetzter Superintendent Boomer übertrug mir den Fall. Ich ließ mich telefonisch von Phipps informieren, konsultierte sodann das Kursbuch und brach sogleich zum Bahnhof auf. Unterwegs hatte ich eine Idee. Der Fall ist wie gemacht für Professor Van Dusen, dachte ich. Komplex, rätselhaft, bizarr. Unmöglich. Inspektor. Mehr oder weniger. Ich suchte Sie im Hotel Savoy auf. Aus reiner Gutmütigkeit, Smiley, um uns eine Freude zu machen. Nicht etwa, weil Sie Angst haben, ohne den Professor genauso blöd dazustehen wie Ihr Kollege Phipps. Mr. Hedge. Cromer. Bahnhof Cromer. Endstation. Alles aussteigen. Alles. Das waren wir drei und sonst niemand. Wer fährt schon im Oktober an die Nordsee? Vor dem Bahnhof erwartete uns Inspektor Phipps in einer Droschke, um uns nach Camelford Hall zu befördern. Ich hätte vorher gern was gegessen, zum Beispiel im Roten Löwen gleich am Bahnhof. Es war kurz vor eins und mir knurrte der Magen. Aber Sie kennen ja den Professor, meine Damen und Herren. Er lebt von Luft und Kriminologie. Und von seinem Assistenten verlangt er das auch. Also, auf nach Camelford Hall. Vielleicht gibt's ja in Camelford Hall eine Hinweis. Nach halbstündiger Fahrt durch stille Straßen, Buschwerk und Dünen erreichten wir Camelford Hall. Auf der Freitreppe empfing uns ein kugelbäuchiger, rotnasiger alter Knabe in einem Blazer mit Goldknöpfen. Der Butler? Ahoi, Phipps. Guten Tag, Kommodore. Ah, die Herren aus London. Und gleich zu dritt. Ja, guten Tag. Kommen Sie an Bord, meine Herren, übernehmen Sie das Ruder. Commodore Bowline zu Ihren Diensten, Polizeichef dieser unserer Grafschaft. Bitte kommen Sie. Wir stellten uns vor und der Commodore schleppte uns ab ins Haus in einen geschmacklos eingerichteten Salon. Zwei Männer saßen am Kamin. Sir Rufus Camelford, ein geknickter Greis in Trauer und ein elegant gewandeter Jüngling mit Monokel. Carmody ist mein Name. Harold Carmody. Ja, mein ungeratener Neffe. Hab ihn ins Schlepptau genommen, damit der Sir Rufus ein bisschen aufheitert ist und ihn auf anderen Kurs bringt. Sie müssen wissen, dass ich in diesem Hause die Funktion eines, wie soll ich sagen, eines Amicus Curiae bekleide. Oh, seit ein paar Wochen hilft Harold Sir Rufus beim Ordnen seiner Sammlung. Ja, ja, nicht die Briefmarken natürlich. Da darf kein anderer längsseits gehen, was, Sir Rufus? Was? Briefmarken? Ist sie wieder da? Meine 5 Pensky, meine schwarze 5 Pensky aus Carbonier. Ich meine, die Bücher und die Bilder und die Silberpokale aus dem 16. Jahrhundert. Sie sind Experte, Mr. Carmody. Kunsthistoriker vielleicht oder Bibliothekar? Experte? Ich? Gott behüte, Verehrtester. Wofür halten Sie mich? Dilettant. Purer Dilettant. Und stolz darauf. Ich weiß alles ein bisschen. Ich kann alles ein bisschen. Ich male ein bisschen. Ich dichte ein bisschen. Ich mache ein bisschen Musik. Ich treibe ein bisschen Sport. Tennis, Bergsteigen, Automobilismus, Aeronautik, Segeln, nur mit Onkelchen ins Boot. Ich spiele ein bisschen Theater, ich tanze ein bisschen Ballett. In der Tat, Mr. Carmody. Und Philatelist sind Sie nicht zufällig auch ein bisschen? Zufällig nicht, Verehrtester. Sowas überlasse ich den älteren Herrschaften, Onkelchen und Sir Rufus. Apropos, wir sollten, da wir uns bereits im Hause befinden, stehenden Fußes die Inspektion des Briefmarkenkabinetts in die Wege. Aber Herr Professor... Sind Sie anderer Ansicht, mein guter Smiley? Ja, Professor, wir haben einen Mordfall zu lösen. Und der sollte doch wohl Priorität haben. Der begnadete Kriminologe, mein guter Smiley, arbeitet sich in die Höhe von der Nebensache zum Kern des Hauptstücks. Wir sagen, von der gemobsten Briefmarke zur ermordeten Lee. Das Fünf-Pensky-Mysterium aufzuklären, dürfte nur wenige Minuten in Anspruch nehmen. So viel Zeit haben wir. Wenn Sie meinen, Professor. Vielleicht wäre Sir Rufus Camelford so freundlich, uns in sein Kabinett zu führen. Er war so freundlich. Commodore Bowline, Neffe Carmody und Inspektor Phipps blieben zurück. Und das war gut so. Schon mit 4 Mann war das winzige Briefmarkenkabinett hoffnungslos überfüllt. Schaute sich um, legte die Hände auf den Rücken, murmelte, so, wie immer. Bloß aufs Wandern musste er dieses Mal verzichten, kein Platz. Ihr hermetisch verschlossener Raum, mein gutes Mann, ist alles andere als das. Aber dann, er weist sich als offen, so offen wie... Wie ein Scheunentor, Professor? Metaphorisch gesprochen, mein lieber Hedge. Sehen Sie her, meine Herren, hier unten... Über der Scheuerleiste. Was? Ach so, die Belüftung. Ein engmaschiges Metallnetz. Fest eingemauert. Da passt keine Briefmarke durch, Professor. Ich stimme Ihnen voll und ganz zu, Smiley. Doch, was halten Sie hiervon? Die offene Mündung eines Rohrs in halber Höhe der Wand. Durchmesser etwa 5 Zentimeter. Die Sprechverbindung, Sir Rufus? Ja, Sprachrohr nach oben. Und von oben, natürlich. Ja, das Loch ist groß genug für einen ganzen Satzbriefmarken. Theoretisch, Mr. Hedge, theoretisch. Bei einem starken Luftzug zum Beispiel. Aber wo sollte der hier unten herkommen? Ganz davon zu schweigen, dass Kollege Phipps das Rohr genau untersucht und ausgeleuchtet hat. Die blaue Samtunterlage im offenen Glaskästchen, Smiley. Ja, Professor? Ist es Ihnen nicht aufgefallen? Ja, was denn? Dass die Unterlage sich ein wenig nach links hinüber verzogen hat. Lassen Sie sehen. Ja, tatsächlich. Sie halten das für wichtig, Professor? Für eminent wichtig, mein guter Smiley. Notabene nach links ist der Sand verschoben. In Richtung auf... Na? Die Mündung des Sprechrohrs, meinen Sie, Professor? Ja. Ich verstehe nicht. Bevor wir uns in Spekulationen ergehen, mein guter Smiley, wird Sir Rufus uns mitteilen, was er am gestrigen Abend nach 10.30 Uhr erlebt. Fünf Penske verschwunden. Meine Herren, spurlos verschwunden. Sehr richtig, Sir Rufus. Ihre Briefmarke verschwand. Auf welche Weise? Wie kam es dazu? Was ging vor sich? Berichten Sie. Also, da... Knapp, präzise, detailliert. Ja, natürlich. Warten Sie, Es dauerte ein bisschen, bis Sir Rufus sich berappelt hatte. Der Schmerz über seinen philatelistischen Verlust und wohl auch über den Verlust seiner Gattin saß sehr tief. Aber dann lief es besser als erwartet. Gestern Abend, punkt 10:30, sagte er, hatte er das Kabinett betreten wie jeden Abend. Er hatte die Tür hinter sich abgeschlossen, den Glaskasten geöffnet und die heißgeliebte Marke befingert. Plötzlich drang eine Stimme an sein Ohr. Jemand rief ihn durchs Sprechrohr an. Wer, Sir Rufus? Meine Frau. Wer denn sonst? Aus ihrem Boudoir, da geht das hin, das Rohr. Damit ich sie rufen kann, wenn mir schlecht wird. Oder sie mich. Natürlich nur, wenn was Wichtiges anliegt. Ich verstehe, Sir Rufus. Und was lag gestern an? Ein telefonischer Anruf für mich, aus London, von Locksley & Company, Briefmarkenhändler in der Oxford Street. Meine Frau sagte, Locksley sagte, er habe was für mich, ein Rarissimum, frühe lappländische Schlittenpost. Ich muss mich aber schnell entscheiden, also ging ich gleich ans Telefon. Der Apparat befindet sich in der großen Halle im Erdgeschoss. Wenn es nicht um Locksley gegangen wäre und um frühe Lappländer, dann hätte ich niemals... Ihre Abendandacht unterbrochen zu werden. Meine Marke im Stich gelassen, meine schwarze Fünfpenski, meine wunderschöne, einzigartige Fünfpenski. Sir Rufus verließ das Kabinett, schloss ab, stieg hoch zur Halle, ging ans Telefon. Bis er wieder unten war, sagte er, hatte er die Treppe zum Untergeschoss im Auge, die ganze Zeit. Niemand war runtergegangen. Und niemand war am Telefon, als Sir Rufus erwartungsvoll den Hörer ans Ohr presste. Er rief und wartete und rief wieder, aber die Leitung blieb tot. Kein Händler, keine lappländische Briefmarke. Nach 5 Minuten stieg Sir Rufus enttäuscht die Treppe wieder runter, schloss die Tür zum Kabinett auf, trat ein und... Das Weitere wissen Sie, meine Damen und Herren. Die Marke war weg. Aber bevor es soweit war, bevor Sir Rufus die Tür aufgeschlossen hatte, war ihm was aufgefallen. Was Ungewöhnliches. Ein Geräusch, ein seltsames Geräusch im Kabinett, als ich gerade den Schlüssel ins Schloss steckte. Ah. Was hörten Sie, Sir Rufus? So eine Art Fauchen, jawohl, ein leises Fauchen, wie von einer Katze. Ein fauchendes Geräusch. Hochinteressant. Eine letzte Frage, Sir Rufus. Wer außer Ihnen kennt Ihr Briefmarkenkabinett? Von Ihnen meinen Sie nur wenige. Ihre Gattin? Nein, kein Interesse. Gelegentlich habe ich den einen oder anderen Sammlerfreund eingeladen, damit er sich an meiner 5-Pence-Key erfreuen konnte. Damit er vor Neid platzte, sollte das vermutlich heißen. Hier unten war der Professor durch. Als nächstes ließ der Professor sich ins Boudoir der seligen Lady Camelford führen, von ihrer Zofe. Und ich blieb ihm natürlich auf den Fersen. Miladies Boudoir. Bitte sehr. Üppig, wie im Harem. Hedge. Und der Duft, Eau de Mille Fleur. Hedge, ich bitte Sie. Aha. Das hatte ich erwartet. Das Parfum? Ach, Unsinn. Dies nützliche Haushaltsgerät. Was? Welches Sie links an der Wand stehen sehen. Wo? Zwischen der Ottomane und dem Verbindungsrohr zum Briefmarkenkabinett. Ach so, den Hausstaubsauger, meinte er. Ein ganz neues Modell namens Baby Daisy, gerade erst auf dem Markt, betrieben durch Muskelkraft von 2 Personen. Eine pumpt mit einem langen Hebel Luft in den Balg, die zweite saugt mit einem dünnen Kautschukschlauch in der Gegend herum. Interessant, modern, progressiv. Aber was hatte der Sauger mit dem Fall zu tun? Sehr viel, mein lieber Hedge. Aus welchem Grunde befindet sich der Apparat im Boudoir und nicht, wie zu erwarten, in der hauswirtschaftlichen Gerätekammer? Milady wollte es so. Also gestern Vormittag habe ich das Boudoir durchgesaugt mit Gladys, dem Zimmermädchen. Und danach musste ich das Ding hier stehen lassen. Gott weiß wozu. Auch ich weiß es, meine Gute. Werfen Sie einen Blick auf den Balg. Der Professor packte den Hebel und bewegte ihn hin und her. Nichts passierte. Und warum? Weil im Balg ein Loch war. Ein langer Schlitz, genauer gesagt. Die Zofe war entsetzt. Kaputt. Der Staubsauger ist kaputt. Ich war es nicht, Sir, ganz bestimmt nicht. Gestern war er noch in Ordnung, das schwöre ich Ihnen. Davon bin ich überzeugt, meine Gute. Lady Camelford hat Ihnen gestern Anweisungen gegeben, Sie des Abends im Boudoir auf gar keinen Fall zu stören? Genau, Sir. Woher wissen Sie? Und Sie haben sich strikt daran gehalten? Aber sicher. Ich habe vor der Tür gewartet, bis Milady rauskam. Im Mantel. Mit Koffer. Kurz nach 22.30 Uhr? Eher 11:15. Ich habe sie dann auf ihren Wunsch zum Dienstboteneingang gebracht, ja. Und dann tauchte Sir Rufus aus seinem Kabinett auf und brüllte wie am Spieß. Van Dusen wusste genug. Wir gingen zurück in den Salon, wo die anderen auf uns warteten. Gerade wollte ich mit Sir Rufus das Imbiss-Thema anschneiden, als der große Maestro mit majestätischer Geste um Ruhe ersuchte. Meine Herren, die Affäre um die verschwundene Briefmarke ist aufgeklärt. Aufgeklärt? Meine Franceschi! Wo, Professor, wo ist die? Diese Detailfrage, Sir Rufus, wird sich erst ein wenig später beantworten lassen. Doch davon abgesehen ist das Rätsel gelöst. Eine Nebensache, wie gesagt, ein Nebenfall. Ansonsten wäre ich versucht, Ihnen die Lösung in einer präzisen Rekonstruktion ad oculos zu demonstrieren. Ich würde Sir Rufus bitten, mir eine beliebige Briefmarke zur Verfügung zu stellen. Eine Briefmarke? Niemals! Also. Um diese so dann aus dem leeren, verschlossenen Kabinett heraus zu eskamotieren. Stattdessen werde ich mich mit einer kurzen verbalen Exposition beginnen. Expo was? Lösung, meint der Professor. Aha, Onkelchen. Ja, so. Wer war's denn, Professor? Ja, Professor. Wer ist der Briefmarkendieb? Die bin. Bitte. Meine Herren, lockte Sir Rufus Camelford durch einen fingierten Telefonanruf aus dem Briefmarkenkabinett. Dann praktizierte sie den langen Schlauch des Staubsaugers durch das Rohr der Sprechverbindung, bis seine Mündung die des Rohres erreichte. Die Diebin betätigte den Hebel, Luft wurde eingesaugt, mit einem Geräusch, welches durchaus als Fauchen bezeichnet werden kann, und mit der Luft wurde die offen daliegende Briefmarke durch den Schlauch befördert. Die verschwundene Unterlage. Ich verstehe, Professor. Danach zog die Diebin den Schlauch aus dem Rohr zurück, schlitzte den Balg des Apparates auf, entnahm ihm die eingesaugte Briefmarke, verließ mit dem bereitstehenden Koffer sowohl ihr Boudoir als auch Camelford. Amelia, meine Frau! Lady Camelford? Sie hat die 5 Penske gestohlen. Warum? Wozu? Ist sie wegen der Briefmarke umgebracht worden? Von wem? Und wie? Dies alles wird sich zeigen, meine Herren. Folgen Sie mir. Wohin? Zum Strand natürlich. Wer von Ihnen kennt sich dort gut aus? Sie, Sir Rufus? Ich bewahre. War schon ewig nicht mehr da. Wissen Sie, Wasser ist nicht so mein Fall. Zu kalt und zu nass. Ja, zu nass. Aber Amelia hat gern gebadet. Und manchmal hat Carmody sie begleitet. Ein bisschen schwimmen, Carmody? Aquarellieren, Mr. Hatch. Hutchinson Hatch aus New York. Macht ja nichts. Ich habe mich ein bisschen an Sonnenauf- und Untergängen versucht. Die Farben, die Sonne, der Himmel, das Meer. Exquisit. Neffe Carmody ging mit zum Strand, als Bärenführer. Sir Rufus blieb zu Hause. Er war erstens erschüttert und zweitens nicht gut zu Fuß. Der Kommodore leistete ihm Gesellschaft. Smiley und Phipps schlossen sich uns natürlich an, aus Pflichtbewusstsein und aus Neugier. Nach kurzem Marsch erreichten wir den Strand und Phipps präsentierte stolz die bewussten Fußspuren. Der Professor hielt sich nicht lange damit auf. Er inspizierte sie kurz und vergewisserte sich, dass alles zutraf, was Phipps Smiley und Smiley dann uns erzählt hatte. Weiter ging's zum Badepavillon, den der arme Wachtmeister jetzt seit gut 8 Stunden bewachte. Und hier wollte Van Dusen natürlich als erstes die Leiche der ermordeten Lady in Augenschein nehmen. Erwürgt. Ganz ohne Frage. Am Halse Fingerspuren. Zwar nicht eben deutlich, aber doch unverkennbar. Der Tod trat ein vor etwa 16 Stunden. Gestern Abend, kurz nach 11. Sie haben mir alles so belassen, wie Sie es vorfanden, Phipps. Selbstverständlich, Professor. Sie haben nichts verändert. Wofür halten Sie mich? Ich mag zwar nur ein Provinzpolizist sein, aber wie man eine kriminalistische Untersuchung durchführt, das weiß ich. Demnach haben Sie sich auch nicht an Lady Camelfords Koffer zu schaffen gemacht. Nein. Damenwäsche. Nähutensilien. Ein Necessaire aus Juchtenleder. Ja, alles da, wie es mir die Zofe aufgezehrt hat. Nicht alles, Inspektor Phipps. Ich vermisse ein höchst bedeutsames Objekt. Das Seidenkleid. Ja, richtig. Die taubengraue Ballrobe ist nicht mehr da. Verschwunden. Ohne Spuren zu hinterlassen, wie der Mörder. Sehr interessant. Sie können Leiche nebst Koffer entfernen lassen, meine Herren. Moment, Professor. Haben Sie nicht was vergessen? Unmöglich, mein gutes Smiley. Was meinen Sie? Na, die Briefmarke. Die schwarze 5-Penske. Lady Camelford hat sie eingesteckt und mitgenommen. Das haben Sie selbst ermittelt, Professor. Sollten wir nicht die Leiche danach untersuchen und den Koffer? Bitte, mein Guter, nur zu, wenn Sie Ihre Zeit in nutzloser Aktivität zu vergeuden wünschen. So werden Sie die Marke nie finden. Ja, wie denn dann? Und wo? Geduld, sprach Van Dusen und ließ sich von Carmody die übrigen Räume im Pavillon zeigen. Da war zuerst ein kleines Badezimmer mit Dusche und WC. Daneben eine auch nicht gerade riesige Küche. Auf dass der Mensch die Möglichkeit habe, sich nach dem Bade mit einer Tasse Tee zu erquicken. Oder mit einem Imbiss. Imbiss? Welch wundersames Wort sprechen Sie da gelassen aus, verehrtester. Ich schweige. Ein Gasherd, wie es den Anschein hat. Nun, jedoch kein Gas. Der Tank ist leer, Professor. Tank? Unter dem Pavillon. Sieh da, ein mögliches Versteck. Für den Mörder? Viel zu klein. Ich habe natürlich nachgesehen. Niemand drin. Auch nicht im Süßwasserbehälter für die Dusche. Und in der Senkgrube auch nicht. Ihre Gründlichkeit ist lobenswert, mein bester Phipps. Und hier? Im Wandschrank? Auch kein Mörder. Nur diese alten Farbtöpfe. Reste roter Lackfarbe. Firnis. Ein noch feuchter Pinsel. Im Frühjahr wurde der Pavillon frisch gestrichen. Müssen Sie wissen, verehrtester. Vor dem Pavillon in Richtung See lag eine Art Plattform oder Terrasse aus lackierten Planken. Zum Sonnenbaden, sagte Carmody. Jetzt waren die Liegestühle natürlich eingepackt. Die Terrasse war leer. Oder, Professor? Nicht ganz, mein lieber Hedge. Sehen Sie? Sand. Eine relativ große Menge Sand in Haufen und Häufchen. Wesentlich mehr Sand, als der Wind herangeweht haben könnte. Wind? Seit der Nacht hier hat es keinen Wind mehr gegeben, Professor. Und heute früh, als Sie Pavillon nebst Terrasse untersuchten, Phipps? Sah es hier genauso aus wie jetzt, Professor. Sandig. Aha. Der Wind heute Nacht? Wie immer in dieser Gegend. Seewind. Vom Land zum Meer. Von etwa 9 Uhr abends bis 2 Uhr nachts. Das hatte ich vermutet. Danke, Inspektor. Meine ja. Herren, wir sind fertig. Sind wir das? Sie etwa nichts, Mai? Doch, doch, Professor. Wenn Sie das sagen... Eine Zwischenfrage, meine Damen und Herren. Sind Sie auch fertig? Ich meine, wissen Sie, wer der Mörder war? Also, ich hatte diesmal eine ganz bestimmte Ahnung. Die Auswahl war schließlich nicht sehr groß, aber verraten werde ich es Ihnen nicht. Vielleicht sind Sie ja ausnahmsweise mal noch dümmer als ich. Und die entscheidende Frage in dieser Geschichte ist ja weniger, wer war es, als wie hat er sich verkrümelt. Was das betraf, meine Damen und Herren, hatte ich ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. Thank you. Professor weiß eben alles, immer und überall. Und er verrät gern, was er weiß, auf seine Weise, zu seiner Zeit. Heute Abend, 7 Uhr, im Salon von Camelford Hall. Sorgen wir dafür, mein lieber Hedge, dass alle Beteiligten sich pünktlich einstellen. Machen wir, Professor. Schauen Sie mal. Ja, Hedge. Ich komme und komme nicht dahinter, wie der Mörder aus dem Pavillon gekommen ist. Könnten Sie mir nicht einen Hinweis geben, Professor? Einen ganz kleinen? Warum so bescheiden, mein lieber Hedge? Mehrere, wenn Sie wollen. Ja, dann mal los. Merken Sie auf. Seidenkleid. Seidenkleid. Firnis. Firnis. Leuchtgas. Leuchtgas. Sind Sie nun klüger, mein lieber Hedge? Klüger. Was soll's? Ich fasste mich in Geduld wie die anderen und vertrieb mir die Zeit sehr angenehm mit einem ausgedehnten Imbiss. Whisky inklusive. Begann der Professor im Salon seinen Aufklärungs- und Abschlussvortrag. Lassen Sie mich, meine Herrschaften, dort anknüpfen, wo ich vor wenigen Stunden innehielt. Gestern Abend, gegen 22.40 Uhr, begab sich Lady Amelia Camelford mit einem Koffer, dessen Inhalt auf eine geplante Reise sowie ihr Lieblingskleid auf einen Abschied für immer schließen ließ und mit der auf raffinierte Weise entwendeten Briefmarke... Meine 5 Pence! Wann kriege ich Sie denn endlich wieder, Professor? Demnächst, Sir. Ja, demnächst. Verlassen Sie sich da. Zurück zu Lady Camelford. Sie begab sich von Camelford Hall zum Strandpavillon. Dort hatte sie eine Verabredung. Mit wem? Einem Mann. Mit einem Mann. Ihrem Liebhaber. Ihrem Mörder. Sie wollte fliehen aus Camelford Hall. Aus ihrer unbefriedigenden Ehe. Wieso denn unbefriedigend? Er sollte sie entführen. Eine Entführung. Wie romantisch. So war es geplant. Präziser, so hatte es Lady Camelford geplant. Der Mann hatte seinen eigenen, weit weniger romantischen Plan. Er war lange vor Milady im Pavillon eingetroffen. Vor 9 Uhr. Bevor der regennasse Sand seine Spuren konserviert. Mit einer Entführung. Liebhaber, was ist mit meiner 5 Pence? Lady Camelford hatte sie auf Anweisung ihres Liebhabers gestohlen, um sie Sir Rufus zu bewegen, in eine Trennung einzugehen. Ja, aber sofort, auf der Stelle. Wenn ich sie noch wieder kriege, meine 5 Pence. Nachdem Lady Camelford den Pavillon erreicht und ihrem harrenden Liebhaber die Briefmarke übergeben hatte, da... Meine Herrschaften, schlug das emotionale Klima jäh um. Es war keine Rede mehr von Flucht und Entführung. Der Liebhaber, der plötzlich keiner mehr war, hatte, was er wollte. Lady Camelford wusste, dass sie betrogen worden war. Dass es dem Mann nicht um sie, sondern einzig und allein um die Briefmarke gegangen war. Briefmarke, also. Es kam, so steht zu vermuten, zu einer heftigen Auseinandersetzung. Zu bösen Worten, Vorwürfen, Hohn und Spott und zu Schlimmerem. In einem Anfall blinder Wut packte der Mann Lady Camelford an der Kehle, drückte zu und als er wieder zur Besinnung kam, lag sie zu seinen Füßen, tot, ermordet. Wie Sie das so erzählen, Professor, grauslich. Ein ungeplanter, ein unnötiger Mord. Der Mann konnte damit rechnen, dass sowohl Lady als auch Sir Rufus Camelford über die peinliche Affäre Stillschweigen bewahren würden, um einen Skandal zu vermeiden. Ja, sicher. Ja. Ich fahre fort. Der Mörder fasst sich, sieht sich um Und dem Schein der Petroleumlampe am Pavillon wird ihm sein Dilemma klar. Wenn er sich entfernt, hinterlässt er im feuchten Sand verräterische Spuren. Wenn er bleibt, wird er gefasst. Ein Verwischen der Spuren ist angesichts des von ihm zurückzulegenden Weges unmöglich. Was soll er tun? Leicht gefragt, aber... Was, Professor? Der Mörder behält klaren Kopf. Er hat eine Idee. Er schaut, er sucht, er findet. Er findet im Koffer der Ermordeten Nägel mit und ein voluminöses Seidenkleid. Er findet Firnisreste und einen leidlich gefüllten Leuchtgastank unter der Küche. Damit hat er, was er braucht. Eine Möglichkeit, den Pavillon quasi spurlos zu verlassen. Während Sir Rufus auf der Suche nach der verschwundenen Briefmarke Camelford Hall auf den Kopf stellen ist, arbeitet der Mörder fieberhaft auf der Terrasse vor dem Pavillon. Er zerschneidet das Kleid, näht die Teile so zusammen, dass sie eine Hohlkugel bilden, dichtet die Nähte mit Firnis ab, füllt die Kugel mit Gas aus dem Tank und... Ein Ballon. Sehr gut, mein lieber Hedge. Woraus besteht dein Ballon, meine Herrschaften? Aus einer Hülle? Einer seidenen Hülle, ganz recht, mein lieber Smiley. Dichtungsmaterial. Firnis zum Beispiel, Fips. Füllung, damit er fliegt. Heißluft, beziehungsweise Wasserstoff. Und Leuchtgas, wie es im Haushalt verwendet wird, besteht bekanntlich zu 60% aus Wasserstoff. Ein Kopf gehört auch dazu. In diesem Falle war letzterer nicht vonnöten. Mehr als ein Provisorium, einen Notballon brauchte der Mörder nicht, hatte er doch keine allzu weite Strecke zu bewältigen. Er füllt seine Taschen mit Sand, hängt sich an seine Konstruktion, wirft den Sand ab, lässt sich so zunächst in die Höhe und dann durch den nächtlichen Seewind aufs Meer hinaustragen. Er weiß, was zu tun ist. Zwar ist er kein Experte für Aeronautik, doch er versteht etwas vom Ballonfahren. Ein bisschen. Comedy. Ich hab's geahnt. Harold. Da greift hat er mich doch, der Klabautermann. Sie sind überrascht, Kommodore, wirklich? Was soll das heißen, Professor? Es soll heißen, verehrter Kommodore, dass Ihr Neffe auf dem Wasser nicht weit vom Strand in Empfang genommen ist. Von wem? Einer Frau? Von einem Boot. Von eben dem Boot, welches ihn wenige Stunden zuvor am Strand abgesetzt und dann vor Anker gewartet hat, um ihn später wieder an Bord zu nehmen. Einem Segelboot, begriffen auf einer kurzen Segeltour. Camody landete im Boot. Der Ballon wurde, wie ich annehme, während der Rückfahrt nach Cromer versenkt und übergab dem Bootsführer das, was er für ihn in seinem Auftrag beschafft hatte und worauf dieser sehnlichst wartete, die schwarze karbonische Fünfpenski. Kommodore, Sie waren das. Sie haben Ihren nichtsnutzigen Neffen angestiftet, meine Briefmarke zu stehlen. Pfui, Teufel. Was soll ich sagen, Sir Rufus? Ich mach wohl besser klar, Schiff. Ja, wohl besser. 2000 Pfund habe ich ihm für die Fünfpenski versprochen, aber dass er dazu Kurs über Lady Camelford nimmt und sie auch noch versenkt, das habe ich nicht gewollt. Tut mir leid, Sir Rufus, ehrlich. Ja, schon gut. Wo ist die Marke? Ist ja auch nicht zugestoßen. Geben Sie sie zurück, Kommodore, auf der Stelle. Tja, naja, da muss ich ja wohl. Eva, bitte. Nein, wirklich. Penske, du bist wieder da. Du bist wieder bei mir, du meine wunderbare, meine hinreißende Penske, du meine große Liebe. Wünschen Sie Anklage gegen Kommodore Bowline zu erheben, Sir Rufus? Anklage, weshalb? Beihilfe. Zum Diebstahl. Vielleicht auch zum Mord. Ach was, drücken wir ein Auge zu, Inspektor. Ich habe Sie ja wieder, meine schwarze Fünfpenski. Aber den Neffen, den sperren wir ein. Versteht, Sir. Würden Sie das übernehmen, Kollege Fips? Mit Vergnügen, Kollege Smiley. Harold Carmody, ich verhafte Sie wegen Mordes an Lady Amelia Camelford. Und weise Sie darauf hin, dass alles, was Sie jetzt... Und so weiter und so weiter, geschenkt, verehrtester. Bevor Sie mich in den Kerker schleifen, lassen Sie mich eine kurze Erklärung abgeben. Amelias Tod lag nicht in meiner Absicht. Ein Mörder bin ich nicht. Ein Verbrecher vielleicht, aber wenn, dann nur ein bisschen. Carmody kriegte lebenslänglich und Sir Rufus Camelford besuchte weiter jeden Abend seine 5 Pence. Weil es nicht gut ist, dass der Philatelist allein sei, heiratete er wieder. Und zwar die Zofe seiner Seligen, was in und um Cromer einiges Aufsehen machte. Commodore Bowline trat als Polizeichef zurück. Inspektor Phipps wurde befördert. Und Smiley? Gerade, meine Herren, ist mir eine wunderbare Idee für einen Roman gekommen. Hören Sie zu. Da ist ein Mann, uralt, aber steinreich. Und der heiratet eine junge, schöne, sehr arme Frau. Das kann natürlich nicht gut gehen. Die Liebe verlangt ihr Recht. Ein junger Mann taucht auf, elegant, gut aussehen, vielleicht ein Künstler. Es entbrennt eine Liebe, die sich hinwegsetzt über die Barrieren von Sitte und Recht. Er entführt sie, ganz romantisch, in einem Ballon. Auf eine paradiesische Insel in der Südsee. Ja, da leben sie fortan. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Professor van Dusen und die schwarze 5 Pence. Kriminalhörspiel von Michael Kose. In der Rolle des weltberühmten Amateurkriminologen Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen hörten Sie Friedrich W. Bauschulte. Und Klaus Herm als seinen ständigen Begleiter und Chronist Hutchinson Hedge vom Daily New Yorker. Den Gastinspektor Smiley von Scotland Yard sprach Rolf Marnetz. In weiteren Rollen hörten sie Marietta Bürger, Wolfgang Kondros, Jerry Wolf, Klaus Piontek, Helmut Ahne und Daniel Morgenroth. Ton und Schnitt Annette Udra und Georg Fett. Regie Sylvia Rauer und Rainer Klute. Redaktion Beate Müller.